Sterne schickt einen letzten Gruß, verschwindet langsam am Horizont und sie trifft sich mit dem Abendstern. Ist jetzt wirklich Schluss? Ist nur die Zeit vorbei? Ist die ganze Welt dunkel und menschenleer? Lachen und träumen, das kann ich nicht mehr. Ist denn das, was bleibt, nur Einsamkeit? Mit der Sonne sinkt mein Stern. Seh ich ihn jemals wieder? Und mein Herz schlägt schnell, viel zu schnell. Wieder auf.